Demetrius, Fragment von Friedrich von Schiller. Erster Aufzug. Der Reichstag zu Krakau. Wenn der Vorhang aufgeht, sieht man die polnische Reichsversammlung in dem großen Senatssaale sitzen. Die hinterste Tiefe des Theaters ist eine drei Stufen hohe Estrade mit rotem Teppich belegt, worauf der königliche Thron mit einem Himmel bedeckt. Zu beiden Seiten hängen die Wappen von Polen und Litauen. Der König sitzt auf dem Thron, zu seiner Rechten und Linken auf der Estrade stehen die zehen Kronbeamten. Unter der Estrade zu beiden Seiten des Theaters sitzen die Bischöfe, Palatinen und Kastellanen mit bedecktem Haupt. Hinter diesen stehen mit unbedecktem Haupt die Landboten in zwei Reihen, alle bewaffnet. Der Erzbischof von Gnesen als der Primas des Reichs sitzt dem Prozenium am nächsten. Hinter ihm hält sein Kaplan ein goldenes Kreuz. Erzbischof von Gnesen. So ist denn dieser stürmevolle Reichstag zum guten Ende glücklich eingeleitet. König und Stände scheiden wohlgesinnt, der Adel willigt ein, sich zu entwaffnen, der widerspenstge Rokosch sich zu lösen. Der König aber gibt sein heilig Wort, Abhilf zu leisten den gerechten Klagen. Nichts, Worte fehlen, wie's die Pacta Conventa mit sich bringen. Und nun im innern Fried ist, können wir die Augen auf das Ausland richten. Zeile fehlt. Ist es der Wille der erlauchten Stände, dass Prinz Demetrius der Russlands Krone in Anspruch nimmt, als Iwans echter Sohn sich in den Schranken stelle, um sein Recht vor diesem Sejmwalnje zu erweisen? Kastellan von Krakau. Die Ehre fordert's und die Billigkeit, und ziemlich wär's, ihm dies Gesuch zu weigern. Bischof von Wermeland. Die Dokumente seines Rechtsanspruches sind eingesehen und bewährt gefunden. Man kann ihn hören. Mehrere Landboten. Hören muss man ihn. Leo Sapieha. Ihn hören heißt ihn anerkennen. Odowalski. Ihn nicht hören heißt ihn ungehört verwerfen. Erzbischof von Gnesen. Ist's euch genehm, dass er vernommen werde? Ich frag zum zweiten und zum dritten Mal. Krongroßkanzler, er stelle sich vor unsern Thron. Senatoren, er rede. Landboten, wir wollen ihn hören. Krongroßmarschall gibt dem Türhüter ein Zeichen mit seinem Stabe. Dieser geht hinaus, um zu öffnen. Leo Sapieha, schreibet nieder, Kanzler, ich mache Einspruch gegen dies Verfahren und gegen alles, was daraus folgt, zuwider dem Frieden Polens mit der Kron zu Moskau. Demetrius tritt ein, geht einige Schritte auf den Thron zu und macht mit bedecktem Haupt drei Verbeugungen, eine gegen den König, darauf gegen die Senatoren, endlich gegen die Landboten. Ihm wird von jedem Teile, dem es gilt, mit einer Neigung des Haupts geantwortet. Alsdann stellt er sich so, dass er einen großen Teil der Versammlung und des Publikums, von welchem angenommen wird, dass es im Reichstag mitsitze, im Auge behält und dem königlichen Thron nur nicht den Rücken wendet. Erzbischof von Gnesen. Prinz Dimitri, Iwans Sohn, wenn dich der Glanz der königlichen Reichsversammlung schrägt, des Anblicks Majestät die Zung dir bindet, so magst du, Dir vergönnt es der Senat, dir nach Gefallen einen Anwalt wählen und eines fremden Mundes dich bedienen. Demetrius. Herr Erzbischof, ich stehe hier, ein Reich zu fordern und ein königliches Zepter. Schlecht stünde mir's, vor einem edeln Volk und seinem König und Senat zu zittern. Ich sah noch nie solch einen hehren Kreis, doch dieser Anblick macht das Herz mir groß und schreckt mich nicht. Je würdigere Zeugen, um so willkommner sind sie mir. Ich kann vor keiner glänzendern Versammlung reden. Erzbischof von Gnesen. Die erlauchte Republik ist wohl geneigt, euch anzuhören. Demetrius. Großmächt'ger König, würd'ge, mächtige Bischöf und Palatinen, gnäd'ger Herrn Landboten der erlauchten Republik. Verwundert, mit nachdenklichem Erstaunen erblick ich mich, des Zaren Iwans Sohn, auf diesem Reichstag vor dem Volk der Polen. Der Hass entzweite blutig beide Reiche, und Friede wurde nicht, solang er lebte. Doch hat es jetzt der Himmel so gewendet, dass ich sein Blut, der mit der Milch der Amme den alten Arpas in sich sog, als Flehender vor euch erscheinen und in Polens Mitte mein Recht mir suchen muß. Drum, eh ich rede, vergesset edelmütig, was geschehn, und daß der Zar, des Sohn ich mich bekenne, den Krieg in eure Grenzen hat gewälzt. Ich stehe vor euch, ein beraubter Fürst, ich suche Schutz. Der Unterdrückte hat ein heilig Recht an jede edle Brust. Wer aber soll gerecht sein auf der Erde, wenn es ein großes, tapfres Volk nicht ist, das frei in höchster Machtvollkommenheit nur sich allein braucht, Rechenschaft zu geben, und unbeschränkt von, Worte fehlen, der schönen Menschlichkeit gehorchen kann? Erzbischof von Gnesen, ihr gebt euch für des Zaren Iwans Sohn, nicht wahrlich euer Anstand widerspricht, noch eure Rede diesem stolzen Anspruch, doch überzeuget uns, dass ihr der seid. Zeile fehlt, dann hoffet alles von dem Edelmut der Republik. Sie hat den Russen nie im Feld gefürchtet, beides liebt sie gleich, ein edler Feind und ein gefälliger Freund zu sein. Demetrius. Iwan Wassilowitsch, der große Zar von Moskau, hatte 5 Gemahlinnen gefreit in seines Reiches langer Dauer. Die erste aus dem heldenreichen Stamm der Romanow gab ihm den Feodor, der nach ihm herrschte. Einen einzigen Sohn, Dimitri, die späte Blüte seiner Kraft, gebar ihm Marfa aus dem Stamm Nagoi. Ein zartes Kind noch, da der Vater starb. Zar Feodor, ein Jüngling schwacher Kraft und blöden Geists, ließ seinen obersten Stallmeister walten, Boris Godunow, der mit verschlagner Hofkunst ihn beherrschte. Feodor war kinderlos und keinen Erben, versprach der Zaren unfruchtbarer Schoß. Als nun der listige Bojar die Gunst des Volks mit Schmeichelkünsten sich erschlichen, erhob er seine Wünsche bis zum Thron. Ein junger Prinz nur stand noch zwischen ihm und seiner stolzen Hoffnung. Prinz Dimitri Iwanowitsch, der unterm Aug der Mutter zu Uglitsch, ihrem Witwensitz, heranwuchs. als nun sein schwarzer Anschlag zur Vollziehung gereift, sandt er nach Uklitsch Mörder aus, den Zarowitsch zu töten, und die Schuld der Tat? Worte fehlen. Ein Feuer ergriff in tiefer Mitternacht des Schlosses Flügel, wo der junge Fürst mit seinem Wärter abgesondert wohnte. Ein Raub gewaltger Flammen war das Haus, der Prinz verschwunden aus dem Aug der Menschen und blieb's. Als tot beweint ihn alle Welt. Bekannte Dinge meld ich, die ganz Moskau kennt. Erzbischof von Gnesen, was ihr berichtet, ist uns allen kund, erschollen ist der Ruf durch alle Welt, daß Prinz Dimitri bei der Feuersbrunst zu Uklitsch seinen Untergang gefunden, und weil sein Tod dem Zar, der jetzo herrscht, zum Glück ausschlug, so trug man kein Bedenken, ihn anzuklagen dieses schweren Mords. Doch nicht von seinem Tod ist jetzt die Rede. Er lebt ja, dieser Prinz. Er leb in euch, behauptet ihr. Davon gebt uns Beweise. Wodurch beglaubigt ihr, dass ihr der seid? An welchen Zeichen soll man euch erkennen? Wie blieb? Worte fehlen. Und tretet jetzt nach 16-jähriger Stille nicht mehr erwartet an das Licht der Welt? Demetrius. Kein Jahr ist's noch, daß ich mich selbst gefunden, denn bis dahin lebt ich mir selbst verborgen, nicht ahnend meine fürstliche Geburt. Mönch unter Mönchen fand ich mich, als ich anfing, zum Selbstbewusstsein zu erwachen, und mich umgab der strenge Klosterzwang. Der engen Pfaffenweise widerstand der mut'ge Geist, und dunkelmächtig in den Adern empörte sich das ritterliche Blut. Das Mönchgewand warf ich entschlossen ab und floh nach Polen, wo der edle Fürst von Sendomir, der holde Freund der Menschen, mich gastlich aufnahm in sein Fürstenhaus und zu der Waffen edelm Dienst erzog. Erzbischof von Gnesen, wie? Ihr kanntet euch noch nicht, und doch erfüllte damals schon der Ruf die Welt, daß Prinz Demetrius noch lebe? Zar Boris zitterte auf seinem Thron und stellte seine Saftavs an die Grenzen, um scharf auf jeden Wanderer zu achten. Wie? Diese Sage ging nicht aus von euch? Ihr hättet euch nicht für Demetrius gegeben? Demetrius. Ich erzähle, was ich weiß, ging ein Gerücht umher von meinem Dasein, so hat geschäftig es ein Gott verbreitet. Ich kannt mich nicht. Im Haus des Palatins und unter seiner Dienerschar verloren, lebt ich der Jugend fröhlich dunkle Zeit. Mir selbst noch fremd, mit stiller Huldigung, verehrt ich seine reizgeschmückte Tochter, doch damals von der Kühnheit weit entfernt, den Wunsch zu solchem Glück emporzuwagen. Den Kastellan von Lemberg, ihren Freier, beleidigt meine Leidenschaft. Er setzt mich stolz zur Rede, und in blinder Wut vergisst er sich so weit, nach mir zu schlagen. Zeile fehlt. So schwer gereizet, greif ich zum Gewehr. Er, sinnlos wütend, stürzt in meinen Degen und fällt durch meine willenlose Hand. Mischek. Ja, so verhält sich. Worte fehlen. Demetrius. Mein Unglück war das höchste, ohne Namen, ein Russ und Fremdling, hatt ich einen Großen des Reichs getötet, hatte Mord verübt, im Hause meines gastlichen Beschützers, ihm seinen Eidam, seinen Freund getötet. Nichts half mir meine Unschuld, nicht das Mitleid des ganzen Hofgesindes, nicht die Gunst des edeln Palatinus kann mich retten, denn das Gesetz, das nur den Polen gnädig, doch streng ist allen Fremdlingen, verdammt mich. Mein Urteil ward gefällt, ich sollte sterben. Schon kniet ich nieder an dem Block des Todes, entblößte meinen Hals dem Schwert. Er hält in und, Worte fehlen, in diesem Augenblicke ward ein Kreuz von Gold mit kostbaren Edelsteinen sichtbar, das in der Tauf mir umgehangen ward. Ich hatte, wie es Sitte ist bei uns, das heil'ge Pfand der christlichen Erlösung verborgen stets an meinem Hals getragen, von Kindesbeinen an, und eben jetzt, wo ich vom süßen Leben scheiden sollte, ergriff ich es als meinen letzten Trost und drückt es an den Mund mit frommer Andacht. Das Kleinod wird bemerkt, sein Glanz und Wert erregt Erstaunen, weckt die Neugier auf. Ich werde losgebunden und befragt, doch weiß ich keiner Zeit, mich zu besinnen, wo ich das Kleinod nicht an mir getragen. Nun fügte sich's, dass drei Bojarenkinder, die der Verfolgung ihres Zars entflohen, bei meinem Herrn zu Sambor eingesprochen. Sie sahen das Kleinod und erkannten es an neun Smaragden, die mit Amethysten durchschlungen waren, für dasselbige, was Knäs Mistislavskö, dem jüngsten Sohn des Zaren, bei der Taufe umgehangen. Sie sehen mich näher an und sehen erstaunt ein seltsam Spielwerk der Natur, dass ich am rechten Arme kürzer bin geboren. Als sie mich nun mit Fragen ängstigten, besann ich mich auf einen kleinen Psalter, den ich auf meiner Flucht mit mir geführt. In diesem Psalter standen griechische Worte, vom Igumen mit eigner Hand hineingeschrieben. Selbst hatt ich sie nie gelesen, weil ich der Sprach nicht kundig bin. Der Psalter wird jetzt herbeigeholt, die Schrift gelesen. Ihr Inhalt ist, dass Bruder Philaret, dies war mein Klostername, des Buchs Besitzer, Prinz Dimitri sei, des Ivan jüngster Sohn, den Andri, ein redlicher Diak, in jener Mordnacht heimlich weggeflüchtet. Urkunden dessen lägen aufbewahrt in zweien Klöstern, die bezeichnet waren. Hier stürzten die Bojaren mir zu Füßen, besiegt von dieser Zeugnisse Gewalt, und grüßten mich als ihres Zaren Sohn. Und also gählings aus des Unglücks Tiefen riss mich das Schicksal auf des Glückes Höhn. Erzbischof von Gnesen, Zeile fehlt. Demetrius, und jetzt fiel's auch wie Schuppen mir vom Auge. Erinnerungen belebten sich auf einmal im fernsten Hintergrund vergangener Zeit. Und wie die letzten Türme aus der Ferne erglänzen in der Sonne Gold, so wurden mir in der Seele zwei Gestalten hell, die höchsten Sonnengipfel des Bewusstseins. Ich sah mich fliehn in einer dunkeln Nacht, und eine lohe Flamme sah ich steigen in schwarzem Nachtgraun, als ich rückwärts sah. Ein uralt frühes Denken mußt es sein, denn was vorherging, was darauf gefolgt, war ausgelöscht in langer Zeiten Ferne. Nur abgerissen, einsam leuchtend, stand dies Schreckensbild mir im Gedächtnis da. Doch wohl besann ich mich aus spätern Jahren, wie der Gefährten einer mich im Zorn den Sohn des Zars genannt. Ich hielt's für Spott und rächte mich dafür mit einem Schlage. Dies alles traf jetzt blitzschnell meinen Geist, und vor mir stand's mit leuchtender Gewissheit, ich sei des Zaren totgeglaubter Sohn. Es lösten sich mit diesem einzgen Wort die Rätsel alle meines dunkeln Wesens. Nicht bloß an Zeichen, die betrüglich sind, in tiefster Brust an meines Herzens Schlägen fühlt ich, Worte fehlen, und eher will ich's tropfenweis verspritzen, als Worte fehlen. Erzbischof von Gnesen, und sollen wir auf eine Schrift vertrauen, die sich durch Zufall bei euch finden mochte, dem Zeugnis einiger Flüchtlinge vertrauen? Verzeihet, edler Jüngling, euer Ton und Anstand ist gewiß nicht eines Lügners, doch könntet ihr selbst der Betrogne sein. Es ist dem Menschenherzen zu verzeihen, in solchem großen Spiel sich zu betrügen. Was stellt ihr uns für Burgen eures Worts? Demetrius. Ich stelle 50 Eideshelfer auf, Piasten alle, freigeborne Polen untadeliges Rufs, die jegliches erhärten sollen, was ich hier behauptet. Dort sitzt der edle Fürst von Sendomir, der Kastellan von Lublin ihm zur Seite. Die zeugen mir's, ob ich Wahrheit geredet. Zeile fehlt. Erzbischof von Gnesen, was nun bedünket den erlauchten Ständen? So vieler Zeugnisse vereinter Kraft muß sich der Zweifel überwunden geben. Ein schleichendes Gerücht durchläuft schon längst die Welt, daß Dimitri, Iwans Sohn, noch lebe, Zar Boris selbst, bestärkt's durch seine Furcht. Ein Jüngling zeigt sich hier an alter Bildung, bis auf die Zufallsspiele selber der Natur, ganz dem Verschwundenen ähnlich, den man sucht. Durch, Worte fehlen, des großen Anspruchs wert. Aus Klostermauern ging er wunderbar, geheimnisvoll hervor, mit Rittertugend begabt, der nur der Mönche Zögling war. Ein Kleinod zeigt er, daß der Zarowitsch einst an sich trug, von dem er nie sich trennte. Ein schriftlich Zeugnis noch von frommen Händen beglaubigt seine fürstliche Geburt, und kräftger noch aus seiner schlichten Rede und reinen Stirn spricht uns die Wahrheit an. Nicht solche Züge borgt sich der Betrug, der hüllt sich täuschend ein in große Worte und in der Sprache rednerischen Schmuck. Nicht länger denn versag ich ihm den Namen, den er mit Fug und Recht in Anspruch nimmt. Und meines alten Vorrechts mich bedienend, geb ich als Primas ihm die erste Stimme. Erzbischof von Lemberg, ich stimme wie der Primas. Mehrere Bischöfe, wie der Primas, mehrere Palatinen, auch ich, Odowalski, und ich, Landboten, rasch aufeinander, wir alle. Sapieha, gnädge Herren, bedenkt es wohl, man übereile nichts, ein edler Reichstag lasse sich nicht rasch hinreißen zu. Worte fehlen. Odowalski, hier ist nichts zu bedenken, alles ist bedacht, unwiderleglich sprechen die Beweise, hier ist nicht Moskau, nicht Despotenfurcht schnürt hier die freie Seele zu, hier darf die Wahrheit wandeln mit erhabnem Haupt. Ich will's nicht hoffen, edle Herren, dass hier zu Krakau auf dem Reichstag selbst der Polen, der Zar von Moskau, feile Sklaven habe. Zeile fehlt. Demetrius, o habe Dank, erlauchte, Worte fehlen, dass ihr der Wahrheit Zeichen anerkennt, und wenn ich auch nun der wahrhaftig bin, den ich mich nenne, o so duldet nicht, dass sich ein frecher Räuber meines Erbs anmaße und den Zepter länger schände, der mir, dem echten Zarowitsch, gebührt. Zeile fehlt. Dass ich den Thron erobre meiner Väter. Die Gerechtigkeit hab ich, ihr habt die Macht. Es ist die große Sache aller Staaten und Thronen, das Gescheh, was rechtens ist, und jedem auf der Welt, das seine werde. Denn da, wo die Gerechtigkeit regiert, da freut sich jeder sicher seines Erbs, und über jedem Hause, jedem Thron schwebt der Vertrag wie eine Cherubswache. Doch wo, Worte fehlen, sich straflos festsetzt in dem fremden Erbe, da wankt der Staaten fester Felsengrund. Worte fehlen. Gerechtigkeit heißt der kunstreiche Bau des Weltgewölbes, wo alles eines, eines alles hält, wo mit dem einen alles stürzt und fällt. Zeile fehlt. Demetrius, o sieh mich an, ruhmreicher Sigismund, großmächt'ger König, greif in deine Brust und sieh dein eignes Schicksal in dem meinen. Auch du erfuhrst die Schläge des Geschicks, in der Gefangenschaft wardst du geboren, in einem Kerker kamest du zur Welt, dein erster Blick fiel auf Gefängnismauern. Du brauchtest einen Retter und Befreier, der aus dem Kerker auf den Thron dich hob. Du fandest ihn, Großmut hast du erfahren, o übe Großmut auch an mir. In mir, Zeile fehlt, und ihr, erhabne Männer des Senats, ehrwürdge Bischöfe, der Kirche Säulen, ruhmreiche Palatinen und Kastellanen, hier ist der Augenblick, Worte fehlen. Zwei lang entzweite Völker zu versöhnen, erwerbet euch den Ruhm, dass Polens Kraft den Moskowitern ihren Zar gegeben und in dem Nachbar, der euch feindlich drängte, erwerbt euch einen dankbaren Freund. Und ihr, Landboten, Worte fehlen, zäumt eure schnellen Rosse, sitzet auf, euch öffnen sich des Glückes goldne Tore. Mit euch will ich den Raub des Feindes teilen. Moskau ist reich an Gütern, unermesslich an Gold und edlen Steinen ist der Schatz des Zars. ich kann die Freunde königlich belohnen, und ich will's. Wenn ich als Zar einziehe auf dem Kreml, dann, ich schwör's, soll sich der Ärmste unter euch, der mir dahin gefolgt, in Samt und Zobel kleiden, mit reichen Perlen sein Geschirr bedecken, und Silber sei das schlechteste Metall, um seiner Pferde Hufe zu beschlagen. Es entsteht eine große Bewegung unter den Landboten. Corella, Zeile fehlt. Odowalski, soll der Kosak uns Ruhm und Beute rauben? Wir haben Friede mit dem Tatarfürst und Türken, nichts zu fürchten von dem Schweden. Schon lang verzehrt sich unser tapferer Mut im, Worte fehlen, Frieden. Die müßgen Schwerter rosten. Auf, lasst uns fallen in das Land des Zars und einen dankbaren Bundesfreund gewinnen, indem wir Polens Macht und Größe mehren. Viele Landboten. Krieg, Krieg mit Moskau. Andere, man beschließe es, gleich sammle man die Stimmen. Sapieha steht auf. Krongroßmarschall, gebietet Stille, ich verlang das Wort. Eine Menge von Stimmen. Krieg, Krieg mit Moskau. Sapieha, ich verlang das Wort. Marschall, tut euer Amt. Großes Getöse in dem Saal und außerhalb desselben. Krongroßmarschall, ihr seht, es ist vergebens. Sapieha, was? Der Marschall auch bestochen? Ist keine Freiheit auf dem Reichstag mehr? Werft euren Stab hin und gebietet Schweigen. Ich fordre es, ich begehr's und will's. Krongroßmarschall wirft seinen Stab in die Mitte des Saals. Der Tumult legt sich. Was denkt ihr? Was beschließt ihr? Stehen wir nicht in tiefem Frieden mit dem Zar zu Moskau? Ich selbst als euer königlicher Bote errichtete den 20-jährigen Bund. Ich habe meine rechte Hand erhoben zum feierlichen Eidschwur auf dem Kreml, und redlich hat der Zar uns Wort gehalten. Was ist beschworne Treu? Was sind Verträge, wenn ein solenner Reichstag sie zerbrechen darf? Demetrius, Fürst Leo Sapieha, ihr habt Frieden geschlossen, sagt ihr, mit dem Zar zu Moskau. Das habt ihr nicht, denn ich bin dieser Zar. In mir ist Moskaus Majestät. Ich bin der Sohn des Iwan und sein rechter Erbe. Wenn Polen Frieden schließen will mit Russland, mit mir muß es geschehen. Euer Vertrag ist nichtig, mit dem Nichtigen errichtet. Odowalski, was kümmert euer Vertrag uns? Damals haben wir so gewollt, und heute wollen wir anders. Sind wir? Worte fehlen. Sapieha, ist es dahin gekommen? Will sich niemand erheben für das Recht? Nun, so will ich's. Zerreißen will ich dies Geweb der Arglist, aufdecken will ich alles, was ich weiß. Wort fehlt. Ehrwürdger Primas, wie? Bist du im Ernst gutmütig oder kannst dich so verstellen? Seid ihr so gläubig, Senatoren? König, bist du so schwach? Ihr wisst nicht, wollt nicht wissen, dass ihr ein Spielwerk seid des list'gen Woiwoda von Sendomir, der diesen Zar aufstellte, des ungemeßner Ehrgeiz in Gedanken das güterreiche Moskau schon vertilgt? Muß ich's euch sagen, daß bereits der Bund geknüpft ist und beschworen zwischen beiden, daß er die jüngste Tochter ihm verlobte? Und soll die edle Republik sich blind in die Gefahren eines Krieges stürzen, um den Woiwoden groß, um seine Tochter zur Zarin und zur Königin zu machen? Bestochen hat er alles und erkauft, den Reichstag, weiß ich wohl, will er beherrschen. Ich sehe seine Faktion gewaltig in diesem Saal, und nicht genug, daß er den Sejm Valnje durch die Mehrheit leitet, bezogen hat er mit 3000 Pferden den Reichstag und ganz Krakau überschwemmt mit seinen Lehensleuten. Eben jetzt erfüllen sie die Hallen dieses Hauses. Man will die Freiheit unserer Stimmen zwingen. Doch keine Furcht bewegt mein tapfres Herz. Solang noch Blut in meinen Adern rinnt, will ich die Freiheit meines Worts behaupten. Wer wohlgesinnt ist, tritt zu mir herüber. Solang ich Leben habe, soll kein Schluss durchgehen, der wider Recht ist und Vernunft. Ich hab mit Moskau Frieden abgeschlossen, und ich bin Mann dafür, daß man ihn halte. Odowalski, man höre nicht auf ihn, sammelt die Stimmen. Bischöfe von Krakau und Wilna stehen auf und gehen jeder an seiner Seite hinab, um die Stimmen zu sammeln. Viele. Krieg! Krieg mit Moskau! Erzbischof von Gnesen zu Sapieha. Gebt euch, edler Herr, ihr seht, daß euch die Mehrheit widerstrebt. Treibt's nicht zu einer unglückselgen Spaltung. Krongroßkanzler kommt von dem Thron herab zu Sapieha. Der König läßt euch bitten, nachzugeben, Herr Woiwod, und den Reichstag nicht zu spalten. Türhüter heimlich zu Odowalski. Ihr sollt euch tapfer halten, melden euch die vor der Tür, ganz Krakau steht zu euch. Krongroßmarschall zu Sapieha. Es sind so gute Schlüsse durchgegangen, o gebt euch, um des andern guten Willen, was man beschlossen, fügt euch in die Mehrheit. Bischof von Krakau hat auf seiner Seite die Stimmen gesammelt. Auf dieser rechten Bank ist alles einig. Sapieha, lasst alles einig sein. Ich sage nein, ich sage Veto, ich zerreiße den Reichstag. Man schreite nicht weiter, aufgehoben, null ist alles, was beschlossen ward. Allgemeiner Aufstand. Der König steigt vom Thron, die Schranken werden eingestürzt. Es entsteht ein tumultuarisches Getöse. Landboten greifen zu den Säbeln und zücken sie links und rechts auf Sapieha. Bischöfe treten auf beiden Seiten dazwischen und verteidigen ihn mit ihren Stolen. Die Mehrheit? Was ist die Mehrheit? Mehrheit ist der Unsinn, Verstand ist stets bei wenigen nur gewesen. Bekümmert sich ums Ganze, wer nichts hat? Hat der Bettler eine Freiheit, eine Wahl? Er muß dem Mächtigen, der ihn bezahlt, um Brot und Stiefel seine Stimm verkaufen. Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen. Der Staat muß untergehen, früh oder spät, wo Mehrheit siegt und Unverstand entscheidet. Odowalski, Hört den Verräter! Landboten. Nieder mit ihm, haut ihn in Stücken! Erzbischof von Gnesen reißt seinem Kaplan das Kreuz aus der Hand und tritt dazwischen. Friede! Soll Blut der Bürger auf dem Reichstag fließen? Fürst Sapieha, mäßigt euch! Zu den Bischöfen. Bringt ihn hinweg, macht eure Brust zu seinem Schilde, durch jene Seitentür entfernt ihn still, dass ihn die Menge nicht in Stücken reiße. Sapieha, noch immer mit den Blicken drohend, wird von den Bischöfen mit Gewalt fortgezogen, indem der Erzbischof von Gnesen und von Lemberg die aufdringenden Landboten von ihm abwehren. Unter heftigem Tumult und Säbelgeklirr leert sich der Saal aus, daß nur Demetrius, Mischek, Odowalski und der Kosakenhetman zurückbleiben. Odowalski, das schlug uns fehl, Worte fehlen. Doch darum soll euch Hilfe nicht entstehen, hält auch die Republik mit Moskau Frieden, wir führen's aus mit unsern eigenen Kräften. Korela, wer hätt auch das gedacht, dass er allein dem ganzen Reichstag würde Spitze bieten? Mischek, der König kommt. König Sigismundus, begleitet von dem Krongroßkanzler, Krongroßmarschall und einigen Bischöfen. König zu Demetrius, mein Prinz, lasst euch umarmen, die hohe Republik erzeigt euch endlich Gerechtigkeit, mein Herz hat es schon längst, tief rührt mich euer Schicksal. Wohl muß es die Herzen aller Könige bewegen. Demetrius. Vergessen hab ich alles, was ich litt. An eurer Brust fühl ich mich neu geboren. König. Viel Worte lieb ich nicht, doch was ein König vermag, der über reichere Vasallen gebietet als er selbst, biet ich euch an. Ihr habt ein, Worte fehlen, Schauspiel angesehen. Denkt drum nicht schlimmer von der Polen reich, weil wilder Sturm das Schiff des Staats bewegt. Mischek, in Sturmes Brausen lenkt der Steuermann das Fahrzeug still und führt's zum sicheren Hafen. König, der Reichstag ist zerrissen, ich darf den Frieden mit dem Zar nicht brechen, doch ihr habt mächt'ge Freunde. Will mein Adel auf eigene Gefahr sich für euch waffnen, will der Kosak des Krieges Glücksspiel wagen. Er ist ein freier Mann, ich kann's nicht wehren. Mischek, der ganze Rokosch steht noch unter Waffen. Gefällt dir's, Herr, so kann der wilde Strom, der gegen deine Hoheit sich empört, unschädlich über Moskau sich ergießen. König, die besten Waffen wird dir Russland geben, dein bester Schirm ist deines Volkes Herz. Russland wird nur durch Russland überwunden. So wie du heute vor dem Reichstag sprachst, so rede dort in Moskau zu den Bürgern. Ihr Herz erobre dir, und du wirst herrschen. Durch fremde Waffen gründet sich kein Thron. Noch keinem Volk, das sich zu ehren wusste, drang man den Herrscher wider Willen auf. Ich bin der Schweden geborener König, ich habe den Thron friedlich bestiegen, ich habe, Worte fehlen, und doch hab ich den väterlichen Erbthron verloren, weil mir die Volksgesinnung widerstrebt. Marina, Zeile fehlt. Mischek, erhabne Hoheit, hier zu deinen Füßen wirft sich Marina, meine jüngste Tochter, der Prinz von Moskau. Worte fehlen. Du bist der hohe Schirmvogt unseres Hauses. Von deiner königlichen Hand allein geziemt es ihr, den Gatten zu empfangen. Marina kniet vor dem König. König. Wohl, Vetter, ist's euch wohl genehm, will ich des Vaters Stelle bei dem Zar vertreten. Zu Demetrius, dem er die Hand der Marina übergibt, so führ ich euch in diesem schönen Pfande des Glückes heitre Göttin zu, und mög es mein Aug erleben, dieses holde Paar sitzen zu sehen auf dem Thron zu Moskau. Marina, Herr, Worte fehlen, und deine Sklavin bleib ich, wo ich bin. König, steht auf, Zaritza, dieser Platz ist nicht für euch, nicht für die zarische Verlobte, nicht für die Tochter meines ersten Woiwods. Ihr seid die Jüngste unter euren Schwestern, doch euer Geist fliegt ihrem Glücke vor, und nach dem Höchsten strebt ihr hochgesinnt. Demetrius, sei Zeuge, großer König, meines Schwurs, ich leg als Fürst ihn in des Fürsten Hand. Die Hand des edlen Fräuleins nehm ich an, als ein kostbares Pfand des Glücks. Ich schwöre, sobald ich meiner Väter Thron bestiegen, als meine Braut sie festlich heimzuführen, wie's einer großen Königin geziemt. Zur Morgengabe schenk ich meiner Braut die Fürstentümer Pleskow und Großneugard mit allen Städten, Dörfern und Bewohnern, mit allen Hoheitsrechten und Gewalten zum freien Eigentum auf ewige Zeit. Und diese Schenkung will ich ihr als Zar bestätigen in meiner Hauptstadt Moskau. Dem edlen Woiwod zahl ich zum Ersatz für seine Rüstung 1.000.000 Dukaten polnischen Gepräcks. So helf mir Gott und seine Heiligen, als ich dies treulich schwur und halten werde. König, ihr werdet es, ihr werdet nie, Worte fehlen, was ihr dem edlen Woiwod schuldig seid, der sein gewisses Glück an eurer Hoffnung, ein teures Kind, an eurer Hoffnung wagt. So seltener Freund ist köstlich zu bewahren. Drum, wenn ihr glücklich seid, vergesset nie, auf welchen Sprossen ihr zum Thron gestiegen, und mit dem Kleide wechselt nicht das Herz. Denkt, dass ihr euch in Polen selbst gefunden, liebt dieses Land, das euch zum zweiten Mal geboren. Demetrius, nicht ohne, Worte fehlen, gelang, Worte fehlen. Ich bin erwachsen in der Niedrigkeit, das schöne Band hab ich verehren lernen, das Mensch an Mensch mit Wechselneigung bindet. König, ihr tretet aber in ein Reich jetzt ein, wo andere Sitten und, Worte fehlen, hier in der Polen Land regiert die Freiheit, der König selbst, wiewohl am Glanz der Höchste, muß oft des, Worte fehlen, Diener sein. Dort herrscht des Vaters heilige Gewalt, der Sklave dient mit leidendem Gehorsam, der Herr gebietet ohne Rechenschaft. Demetrius, die schöne Freiheit, die ich, Worte fehlen, will ich verpflanzen, Worte fehlen. Ich will aus Sklaven, Worte fehlen, Menschen machen. Ich will nicht herrschen über Sklavenseelen. König, tut's nicht zu rasch und lernt der Zeit gehorchen. Hört, Prinz, Worte fehlen. Ich will euch, Prinz, drei lehren. Worte fehlen. Befolgt sie treu, wenn ihr zum Reich gelangt. Ein König gibt sie euch, ein Greis, der viel erfuhr, und eure Jugend kann sie nutzen. Demetrius, o lehrt mich eure Weisheit, großer König, ihr seid geehrt von einem stolzen Volk. Wie mach ich's, um dasselbe zu erreichen? König, ihr kommt vom Ausland, Worte fehlen, euch führen fremde Feindeswaffen ein, dies erste Unrecht habt ihr gut zu machen, drum zeiget euch als Moskaus wahrer Sohn, indem ihr Achtung tragt vor seinen Sitten. Dem Polen haltet Wort und, Worte fehlen, denn Freunde braucht ihr auf dem neuen Thron. Der Arm, der euch einführte, kann euch stürzen. Hochhaltet ihn, doch ahmet ihm nicht nach. Nicht fremder Brauch gedeiht in einem Lande, Iwan Wassilowitsch. Kein Volk wird groß, es kann mit Lappen fremder Felle sich zwar behängen, doch lebendig muß, Worte fehlen. Um eures Landes, Worte fehlen. Doch was ihr auch beginnt, ehrt eure Mutter. Ihr findet eine Mutter. Demetrius. O mein König, Zeile fehlt. König. Wohl habt ihr Ursach, kindlich sie zu ehren. Verehrt sie. Zwischen euch und eurem Volk steht sie ein menschlich teures Band. Frei ist die Zargewalt von menschlichen Gesetzen, den, Worte fehlen, Herrscher beschränkt kein Reichsvertrag. Dort ist nichts Furchtbares als die Natur, kein besseres Pfand. Für eure Menschlichkeit hat euer Volk als eure Kindesliebe. Ich sage nichts mehr, manches muß geschehen, ehe ihr das goldne Widderfell erobert. Erwartet keinen leichten Sieg. Zar Boris herrscht mit Ansehen und mit Kraft, mit keinem Weichling geht ihr in den Streit. Wer durch Verdienst sich auf den Thron geschwungen, den stürzt der Wind der Meinung nicht so schnell. Zeile fehlt. Doch seine Taten sind ihm statt der Ahnen. Lebt wohl und, Worte fehlen, ich überlass euch eurem guten Glück. Es hat euch gerettet aus der Hand des Mords, es hat euch zum zweiten Mal vom Tod gerettet und durch ein Wunder euch, Worte fehlen, es wird sein Werk vollenden und euch krönen. Marina Odowalski, Odowalski, nun, Fräulein, hab ich meinen Auftrag wohl erfüllt und wirst du meinen Eifer loben? Marina. Recht gut, dass wir allein sind, Odowalski. Wir haben wichtige Dinge zu besprechen, davon der Prinz nichts wissen soll. Mag er der Götterstimme folgen, die ihn treibt. Er glaub an sich, so glaubt ihm auch die Welt. Lass ihn nur jene Dunkelheit bewahren, die eine Mutter großer Taten ist. Wir aber müssen hell sehen, müssen handeln. Er gibt den Namen, die Begeisterung, wir müssen die Besinnung für ihn haben, und haben wir uns des Erfolgs versichert mit kluger Kunst, so wähn er immerhin, daß es aus Himmelshöhn ihm zugefallen. Odowalski, gebiete, Fräulein, deinem Dienste leb ich, dir weih ich mich mit Gut und Blut. Ist es des Moskowiters Sache, die mich kümmert? Du bist es, deine Größe und Herrlichkeit, an die ich Blut und Leben setzen will. Ich hab dich nicht besitzen können, ein güterloser, Worte fehlen, Vasall, durft ich die Wünsche nicht zu dir erheben. Verdienen aber will ich deine Gunst, dich groß zu machen, sei mein einzig Trachten. Mag immer dann ein anderer dich besitzen, mein bist du doch, wenn du mein Werk nur bist. Marina, drum leg ich auch mein ganzes Herz auf dich. Du bist ein Mann der Ausführung. Worte fehlen. Der König meint es falsch. Ich schau ihn durch. Ein abgeredet Spiel mit Sapieha. Worte fehlen. Zwar ist's ihm wohl gelegen, daß sich mein Vater, dessen Macht er fürchtet, in dieser Unternehmung schwächt, daß sich der Bund des Adels, der ihm furchtbar war, in diesem fremden Kriegeszug entladet. Doch will er selbst neutral im Kampfe bleiben. Des Kampfes Glück, Worte fehlen. Siegen wir, so denkt er, Worte fehlen, das geschwächte Moskau. Sind wir besiegt, so leichter hofft er uns, sein Herrscherjoch in Polen aufzulegen. Wir stehen allein, Worte fehlen. Sorgt er für sich, wir sorgen für das Unsere. Zeile fehlt. Du führst die Truppen nach Kiew, dort lässest du sie dem Prinzen Treue schwören und mir. Mir, hörst du? Es ist eine nötige Vorsicht. Odowalski, dir, es ist deine Sache, für die wir kämpfen, in deine Pflichten werde ich sie nehmen. Marina, nicht deinen Arm bloß will ich, auch dein Auge. Odowalski, sprich, Königin. Marina, du führst den Zarowitsch. Bewach ihn gut, weich nie von seiner Seite, von jedem Schritt gibst du mir Rechenschaft, wer zu ihm naht, Worte fehlen, ja sein geheimstes Denken, lass mich wissen. Odowalski, vertrau auf mich. Marina, lass ihn nicht aus den Augen, sei sein Beschützer, doch sein Hüter auch. Mach ihn zum Sieger, Worte fehlen, doch so, daß er uns immer brauche. Du verstehst mich? Odowalski, vertrau auf mich, er soll uns nie entbehren. Marina, kein Mensch ist dankbar, fühlt er sich als Zar, schnell wird er unsere Fessel von sich werfen, er zeigte Wohltat, wird zum schweren Unrecht, wenn man sie wieder erstatten soll. Der Russe hasst den Polen, muß ihn hassen, da ist kein festes Herzensband zu knüpfen. Worte fehlen. Was vorgeht, Glück oder Unglück, lass mich's schleunig haben. Ich will in Kiew deiner Boten harren, wie Meilenzeiger stelle deine Boten, fertige sie aus in jeder Tageszeit, und wenn du mir das Heer entvölkern solltest. Zeile fehlt. Es kommen viele Edelleute, Edelleute. Haben wir uns hören lassen, Patronin? Haben wir's recht gemacht? Wen sollen wir totschlagen? Gebiete über unsere Arme und Säbel. Marina, wer will für mich zu Felde ziehen? Edelleute, wir alle, alle. Marina, in Kiew ist der Musterplatz, dort wird mein Vater aufziehen mit 3000 Pferden. Mein Schwager gibt 2000, von dem Don erwarten wir ein Hilfsheer von Kosaken, die unterhalb der Wasserfälle wohnen. Edelleute, erst lös uns aus, wenn wir zu Felde sollen, wir sitzen fest. Worte fehlen, der lange Reichstag hat uns aufgezehrt. Andere, schaff Geld, Patronin, und wir ziehen mit, wir machen dich zu Russlands Königin. Marina, der Bischof von Kamenik und von Kulm schießt Geld auf Pfandschaft her von Land und Leuten, verkauft, verpfändet eure Bauernhöfe, versilbert alles, steckt's in Pferd und Rüstung. Der beste Landwirt ist der Krieg, er macht aus Eisen Gold. Was ihr in Polen jetzt verliert, wird sich in Moskau zehnfach wiederfinden. Rokoll, es sitzen noch 200 in der Trinkstub, wenn du dich zeigst und einen Becher leerst auf ihre Gesundheit, sind sie alle dein. Marina, erwarte mich, du sollst mich hingeleiten. Alle, du sollst Zaren werden, oder wir wollen nicht das Leben haben. Andere, du hast uns neu gestiefelt und gekleidet, wir dienen dir mit unserem Herzensblut. Opalinski, Ossolinski, Zamoski und viele andere Edelleute kommen. Opalinski, wir ziehen auch mit, wir bleiben nicht allein zurück. Zamoski, wir ziehen mit, wir wollen teilnehmen an der moskowitischen Beute. Ossolinski, Patronin, nimm uns mit, wir wollen dich zu Russlands Zaren machen. Marina, wer sind denn die? Es ist Gemeingesindel. Ossolinski, Stallknechte sind wir beim Starost von... Worte fehlen. Zamoski, ich bin der Koch beim Kastellan von Wilna. Opalinski, und ich der Kutscher. Bielski, ich der Bratenwender. Marina, Fei, Odowalski, die sind doch zu schlecht. Stallknechte, Piasten sind wir, freigeborene Polen, vermeng uns nicht mit schlechtem Bauergesindel, wir sind von Stand, wir haben unsere Rechte. Odowalski, ja, auf dem Teppich werden sie geprügelt. Zamoski, veracht uns nicht, wir haben edle Herzen. Odowalski, nimm sie in Sold, gib ihnen Pferd und Stiefel, sie schlagen drein, gleich wie der beste Mann. Marina, Worte fehlen. Geht und zeigt euch wieder, wenn ihr menschlich ausseht, mein Haushofmeister soll euch Kleider geben. Edelleute, sorgst du auch dafür? Nein, dir entgeht nichts. Gewiss, du bist zur Königin geboren. Marina, ich weiß, so ist's. Drum muss ich's werden. Ossolinski, besteig den weißen Zelter, waffne dich und eine zweite Wanda führe du zum sichern Siege deine mutgen Scharen. Marina, mein Geist führt euch, der Krieg ist nicht für Weiber. Spürt ihr mir Treue? Alle, Joramus, wir schwören, ziehen die Säbel. Einige, vivat Marina, andere, Rossie Regina. Mischek, Marina, Marina, warum so ernst, mein Vater, da das Glück uns lacht? Worte fehlen, und alle Arme sich für uns bewaffnen. Mischek, das eben, meine Tochter, alles, alles steht auf dem Spiel. In dieser Kriegesrüstung erschöpft sich deines Vaters ganze Kraft. Wohl hab ich Grund, es ernstlich zu bedenken. Das Glück ist falsch, ich zittre vor den Folgen. Marina, warum? Worte fehlen. Mischek, gefährlich Mädchen, wozu hast du mich gebracht? Was bin ich für ein schwacher Vater, dass ich nicht deinem Dringen widerstand? Ich bin der reichste Woiwoda des Reichs, der erste nach dem König. Hätten wir uns damit nicht bescheiden, unsers Glücks genießen können mit vergnügter Seele? Du strebtest höher, nicht das mäß'ge Los, genügte dir der? Worte fehlen. Erreichen wolltest du das höchste Ziel der Sterblichen und eine Krone tragen. Ich allzu schwacher Vater möchte gern auf dich, mein Liebstes, alles Höchste häufen. Ich lasse mich betören durch dein Flehen. Ergreife, Worte fehlen, und an den Zufall wag ich das Gewisse. Marina, und wie, mein Vater, reut dich deine Güte? Wer kann mit dem Geringern sich bescheiden, wer, dem das Höchste überm Haupte schwebte? Mischek, doch tragen deine Schwestern keine Kronen, doch sind sie hoch. Worte fehlen. Marina, was für ein Glück ist das, wenn ich vom Hause des Woiwods, meines Vaters, in das Haus des Palatinus, meines Gatten, ziehe? Was wächst mir Neues zu aus diesem Tausch? Und kann ich mich des nächsten Tages freuen, wenn er mir mehr nicht als der heut'ge bringt? O unschmackhafte Wiederkehr des Alten, o traurig leere Dasselbigkeit des Daseins! Lohnt sich's der Mühe zu hoffen und zu streben? Die Liebe oder Größe muß es sein, sonst alles andere ist mir gleich gemein. Mischek, Zeile fehlt. Marina, erheitre deine Stirn, mein, Worte fehlen. Was soll, Worte fehlen, wenn wir zuerst wir selbst an uns verzagen? Lass uns der Flut vertrauen, die uns trägt. Nicht an die Opfer denke, die du bringst. Denk an den Preis, an das erreichte Ziel. Wenn du dein Mädchen sitzen sehen wirst im Schmuck der Zarin auf dem Thron zu Moskau, wenn deine Enkel diese Welt beherrschen. Mischek, ich denke nichts, ich sehe nichts als dich, mein Mädchen, dich im Glanz der Königskrone. Ich bin besiegt, all meine Zweifel schwinden. Du forderst es, ich kann dir nichts versagen. Marina, noch eine Bitte, lieber, süßer Vater, gewähre mir. Mischek, was wünschest du, mein Kind? Marina, soll ich zu Sambor eingeschlossen bleiben mit der unbänd'gen Sehnsucht in der Brust? Jenseits des Dnjepers wird mein Los geworfen, endlose Räume trennen mich davon. Kann ich das tragen? O der ungeduld'ge Geist wird auf der Folter der Erwartung liegen und dieses Raumes ungeheure Länge mit Angst ausmessen und mit Herzensschlägen. Mischek, was willst du, was verlangst du? Marina, lass mich in Kiew des Erfolges harren, dort schöpf ich jedes Neue an der Quelle. Dort an der Grenzmark beider Reiche dringt jedes, Worte fehlen, schnell bis zu mir. Dort kann ich seine Post dem Wind ablauschen, dort kann ich die Wellen des Dnjepers sehen, die aus Smolensko fließen. Dort, Worte fehlen, Mischek, dein Geist strebt furchtbar, mäß'ge dich, mein Kind. Marina, ja, du vergönnst mir's, ja, du führst mich hin. Mischek, du führst mich hin, muss ich nicht, was du willst? Marina, Herzvater, wenn ich Zarin bin zu Moskau, sieh, dann muß Kiew unsere Grenze sein. Kiew muß mein sein, und du sollst's regieren. Lass mich nur erst in Moskau Zarin sein, und große Anschläge sollen reifen. Mischek, Mädchen, du träumst, schon ist das große Moskau zu eng für deinen Geist. Du willst schon Land auf Kosten deines Vaterlands. Worte fehlen, abreißen. Marina, Kiew, Worte fehlen. Dort herrschten der Waräger alte Fürsten. Ich hab die alten Chroniken wohl in. Vom Reich der Russen ist es abgerissen. Zur alten Krone bring ich es zurück. Mischek, still, still. Das darf der Woiwoda nicht hören. Man hört Trompeten. Sie brechen auf.